1. Abraham jing ein weitere ein und heiratet ein Frau, deren Name Keturah war. 2. Sie gebar im Meherason, namlich Simran, Jokson, Medan, Midian, Jizbak und Swar. 3. Jokson were der Vater von Saber und Dedan, wobe von Dedan die Stam der Ashurata, Letusita und Lumita abstamten. 4. Dyson Midians waren Epher, Hanok, Arbida und Eldar, Sie al-Zalan zu den Nachkommen Keturahs. 5. Abraham vermarkt seinen gesamten Rechmassigen besitz seinem Sohn Isaac, den als Haupterben eingesetzt hat. 6. Den Sohnen seinen Nebenfrauen gab jedoch geschenken schickte Sie noch zu seinen Lebseiten in die Ostlichen Gebiet, im Sie Raumlich von Isaac zu trennen. 7. Abraham erregt ein beachtliches Alter von insgesamt 150 ebzig Jahren, bever sein Leben in Diet. 8. Verstarb in einem hohen, erfüllten Alter und Word im Tod mit seinen Vorfahren während. 9. Sein Son Isaac und Ismael bestatteten in der Hohl Machpelle, die auf dem Grundstück des Hethiters Ephron gegenüber von Mamre lag. 10. Es handelte sich das Feld, das Abraham einst von den Hethiten erworben hat, dort wurden und sein Frau Sarah gemeinsam begraben. 11. Nach dem Tod Abrahams Rut got siegen auf dessen Sohn Isaac, der sich in der Nahe des Brunnens lahi roi niederließ. 12. Dies ist die Chronik Ismaels, des Sohns Abrahams, den die Ägypterin Hago, die Dienerin Sarahs, geboren hat. 13. Dyson Ismaels wer den Hier nach ihre Geburtsfolge und ihren Stammesnamen aufgelistet, der erstgeborene Nebajoth, gefolgt von Kedor, Adbil und Mibsam. 14. Weitere Son in dieser Geschlechterfolge waren Misma, Dumer und Massa. 15. Soe Herdod, Thema, Jetta, Naphis und Kedma. 16. Dies Wolfson Ismaels werden zu fürsten ihre Dueligen Stamm und Gaben ihren Siedlungen und Zeltlagen ihr Namen. 17. Ismael erregt ein Alter von 137 Jahren, bever Verstarb und zu seinen Vorfahren versammelt Word. 18. Sein Nachkommen besiedelten das Gebiet von Hawila bis Naxker und der Grenz zu Ägypten und lebten in Standiger Auseinandersetzung mit ihren Verwandten. 19. Dies ist der Bericht über die Nachkommenschaft Isaacs, des Sohns Abrahams, der die Linie seines Vaters fortführt. 20. Isaac war wesig Jahr alt, als Rebecca heiratet, die Tochter des Aramas Betul und Schwester Labens aus Mesopotamien. 21. Da Rebecca Zunachs Kindelos blieb, betit Isaac in Standig zum Herrn, der sein Flehen erhort und Sie Schwanger werden ließ. 22. Als die Kinder bereits im Mutterleib miteinander kämpften, fragte sich Rebecca verzweifelt nach dem Grund und suchte Rat beim Herrn. 23. Der Herr antwortet das Sway Nationen inner Sion und der Altier Sohn dem Jüngeren Dianen Word, die Sway Gegensatzlich Volker aus Hervorgingen. 24. Als die Zeit der Entbindungekommen war, bestätigt sich die Vorhersage, das Sie Tatsachlich Zwilling erwartet. 25. Der erste Nabe, der geboren Word, war Rotlich und Ganzen Körper behaart wie ein Pelzmantel, weshalb man in Isor nannte. 26. Kurz darauf folgte sein Bruder, der sich an Esau's first festhielt, erhielt den Namen Jacob. Isaac war zu diesem Zeitpunkt 60 Jahre alt. 27. Waren die Jungen Herren wuchsen, entwickelte sich Esau zu einem geschickten Jäger und Natterburschen, waren Jacob ein ruhiger Mann war, der das Hauslich Leben beversagt. 28. Isaac beversagt Esau, die er dessen Jagd Butte Jonas, waren Rebecca Zunegang eher Jacob Gold. 29. Eins Tags bereitet Jacob ein Malzit zu, als Esau Wolligerschopft und Hungrig von der Jagd in der Steppe nach Hause kam. 30. Esau bat Jacob dringend im ein Portion des Roten Gerichts, weshalb später auch den Being Amen Edom erhielt. 31. Jacob forderte in Jedoch auf, im im Gegenzug zu sein Vorrecht als erstgeborener Sohn zu verkaufen. 32. Angesich seines extremen Hungers willigte Esau ein, da in das Erstgeburtsrecht in seiner Vermintlichen Todesnacht wertlos erschien. 33. Nachdem Jacob auf einem feierlichen Eid bestanden hat, schwor Esau und trat. Damit als sein Rechter als erstgeborener und seinen Bruder ab. 34. Daraufhin gab Jacob im Brotten das Linsengericht, Iso as, Tranken Jingweg, Womit sein Gleichgültigkeit gegenüber seinem Erbe demonstriert.